so eine alte Bimmelbahn. Ne? Mhm. Die anderen Loks, die tuten ja nur. Mhm. Ich habe heute Morgen mit einer Frau telefoniert, hier von der Hafenmeisterei. Und die hat gesagt, wir sollen aufpassen, hier fährt die Hafenbahn. Mhm. Und dann nehme ich an, das ist die. Kann man mit der auch mitfahren? Wie sieht das? Das sieht so aus, als ob das eigentlich nur so Container sind, die da dran. Güterbahn doch. Ja. Das heißt, was? Höchstens in dem Führerhäuschen könnte man mitfahren. Vorne in ein Lok. Mhm. Das, sonst geht ja nicht. Oder oben drauf sitzen auf dem Güterbahn. Aber das darf man wohl gar nicht. Güter, ja, Güterzüge. Das sind Güterzüge. Mhm. Ah, wenn der jetzt anhält, das mal heftig laut quietschen. Das kenne ich ja vom Bahnhof, wie laut das da manchmal knatscht. Ja, da kommt schon ganz viel auf, oder auf Güterzüge. Da ja, bestimmt auch von der Deutschen Bundesbahn. Nur die Lok, da steht kein DB-Zeichen drauf. DB, die Bahn. Ja, die gehören ja auch der Deutschen Bahn. Die sind ja auch Güterwaggons von der Bundesbahn. Meinst du diese auch? Ja? Bestimmt. Nur es darf nicht mehr heißen Deutsch. Deutsche Bundesrepublik. Ach, Hilfsding, weil da keine Schranke gibt. Genau. Ja, jetzt auf dem Bahnhof. Weiß ich schon. Schon ist er weg.